Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 25, 2018, Episode 575. Filtert euch selbst. Thema heute: Upload-Filter. Ja. Werden gefordert, kommen sie? Katastrophe, muss ich sagen. Ja, ich weiß, es ist immer wieder ein leidiges Thema. Ja. Denn man hat es schon zu oft gehört. Ja. Also Upload-Filter sind die pure Definition von Zensur. Aber wisst ihr, das ist so abgedroschen und ich glaube irgendwo, das war vielleicht auch irgendwann mal der Sinn von dem Ganzen. Ja. Der Begriff Zensur und so ist abgedroschen. Da kümmert sich niemand mehr drum. Ja. Also ich meine, was Upload-Filter wirklich bedeutet, ist ein massiver Eingriff in die Möglichkeit der Bürger, Meinungsfreiheit auch tatsächlich auszuführen, zu nutzen. Ja. Durch den Upload-Filter wird noch bevor etwas öffentlich wird, das rausgefiltert, weggefiltert. Ja. Angeblich, ne, ist mal wieder das Urheberrecht da. Das Problem, ja. Nur ich sehe da irgendwo, sehe ich das etwas anders. Man kann oder man sollte, wie in der realen Welt, nicht die Fähigkeit haben, etwas zu unterbinden. Ja. Hört sich erstmal komisch an, wenn es doch zum Beispiel ganz klar illegal ist. Ja. Ja, das Problem ist, bei solchen Sachen wie zum Beispiel ja, ein kopierter Film oder sowas, ja, das ist ja klar, darf nicht. Ne? Klar. Was ist aber zum Beispiel bei einem geleakten Dokument? Darf nicht. Ja, für die einen darf das, für die anderen ist es ein Grundpfeiler, ja, für Meinungsäußerung. Ja. Aber um das ja überhaupt erstmal festzustellen, muss ja der Inhalt analysiert werden. Das Verrückte daran ist, dass wir Firmen wie Google bei jeder Gelegenheit kritisieren und auch unsere Politiker kritisieren das. Genau diejenigen, die jetzt auch tatsächlich das fordern, dass so ein Upload-Filter kommt. Letztens wurde Google sogar, was heißt letztens, vor einem Jahr etwa, wurde Google sogar angegangen wegen dem Spam-Filter, ja? Gmail, ja, es ist unfassbar, die überprüfen Mails, Google überprüft Mails, ja, natürlich überprüfen die Mails, jeder, der einen Spam-Filter hat, überprüft Mails, ja, aber gut, da kann man sich dann rausdrehen und winden, wie man möchte. Ja. Fakt ist, man hat ja auch Google sein Einverständnis gegeben. Hier hat man wieder genau dasselbe Problem, wenn das jetzt entschieden wird am 20. Juni durchs Europäische Parlament. Wir haben kein Opt-out. Ich kann nicht sagen, nö, aber die Sachen, die ich hochlade, die werden nicht gefiltert, bitteschön. Ja, das geht nicht. Und damit stellt sich Europa mal wieder selbst ein Bein. Wisst ihr, eigentlich, ich habe ja eigentlich gar keine Lust mehr darüber zu reden. Ja. Weil das ist ein ganzer Haufen Mist, der hier in den letzten Jahren produziert wird. Und ich weiß nicht, wem ich die Schuld geben möchte. Vielleicht auch Ländern wie Deutschland, die eben mit einer großen Koalition eben alles mal so schnell machen können, ja, ohne Gegenwehr groß. Ich bin frustriert, muss ich sagen, dass Europa ein Raum wird, der sich selbst in die Steinzeit zurückkatapultiert und Menschen Meinungsfreiheit nimmt im digitalen Zeitalter. Ich habe das schon des Öfteren gesagt. Wer denkt, naja, das ist doch richtig, dass diese Computer-Junkies endlich mal zur Ressort gebracht werden, ja? Dem kann ich nur sagen, deine Meinung zählt überhaupt nichts mehr, wenn du die nicht digital im Netz veröffentlichen kannst. Ja, wir leben im Jahr 2018 und, oh Wunder, die Zeit schreitet voran. Diese Gesetze, die werden vielleicht auch noch in 10 Jahren dann uns daran hindern, weiter offen unsere Meinung digital zu äußern. Ja. Eigentlich ist es ja schon bereits so, dass man seine Meinung nur noch mit viel Mut digital äußern kann. So viele Fallstricke, wie es momentan gibt, auch durch die DSGVO beispielsweise, ja, da geht es nur noch, wenn man sagt, okay, bis zum gewissen Maß pfeife ich drauf und mache das trotzdem. Und die Konsequenzen, ja, weiß ich nicht, wird sich dann zeigen. Ja. Das ist, ja, eine Seite, die ist schon schlimm genug, aber der Filter, der Upload-Filter, der verhindert ja sogar, dass man bestimmte Inhalte irgendwo hochladen kann. Das heißt, Daten werden, bevor sie veröffentlicht werden, gefiltert, quasi freigegeben. Ja? Und das ist eindeutig eine staatliche Zensur. Da dieses auch noch vom Europäischen Parlament beschlossen werden soll, ist das eindeutig eine staatliche Zensur. Da muss man sich mit allen Mitteln dagegen wehren. Ja? Ganz klar, so geht das nicht weiter, denn wir verlieren unsere Freiheit, unsere digitale Freiheit. Das darf nicht sein, auch wenn manche jetzt vielleicht das von der einen oder anderen Seite begrüßen, ja, die da jetzt sehen, ja, da muss man ganz dringend was dagegen tun, ja, weil die anderen haben ja so eine ganz, ganz schlimme Sache, machen die da mit Fake News und alles Mögliche. Und wer da nicht weiter denkt, ja, dass heute sind es die, ja, deren Meinung man eh nicht teilt, dann ist es ja nicht so schlimm. Morgen sind es andere, deren Meinung vielleicht man eh nicht teilt, ist ja nicht so schlimm. Und übermorgen ist man es selbst, ja, und dann ist es schlimm, aber dann kann man nichts mehr machen. Ja. Und das ist wirklich eine traurige Entwicklung momentan. Eigentlich haben wir ja in der Vergangenheit immer wieder diese Vorgänge gehabt und immer ging das so. Zuerst waren die Leute dafür, weil es einen ja selbst nicht betrifft, ne? Ja, und dann, wenn es einen betrifft, kann man nichts mehr machen dagegen. Ziemlich traurig, die ganze Geschichte. Und ja, jetzt bleibt wieder nur mal die Hoffnung, dass es am 20. Juni eben das Europäische Parlament nicht so entscheidet für den Upload-Filter bei Online-Plattformen. Und tja, ich bin wirklich frustriert. Deswegen komme ich auch jetzt zum anderen Thema. Ich hab jetzt manchmal das Gefühl, es bringt ja eh nichts, ja, wenn man was dagegen sagt. Ich weiß, dieses Gefühl ist falsch, ja, man muss es auf die Tagesordnung bringen, ja, aber ich sehe natürlich auch, dass die Leute hier das nicht mehr wirklich aufnehmen können, weil sie das eben schon so oft gehört haben, ja, Zensur hier und Zensur da, denn man hat eben sein Pulver schon so früh verschossen, ne, hat immer davor gewarnt, schon zu früh, ja, und jetzt glaubt es eh keiner mehr. Ja, also, ja, was soll man da noch machen? Ne? Ja, WHO erklärt, die Videospielsucht zur Krankheit. Ich bin ja eigentlich, ich habe hier eigentlich zuerst gedacht, naja, also die WHO sollte man eigentlich zur Krankheit erklären, aber dann habe ich gesagt, nein, okay, jetzt gucken wir mal, was heißt es denn? Und dann hat tatsächlich der Herr Pozniak, Wladimir Pozniak von dem WHO-Programm Suchtmittelmissbrauch, ja, gesagt, es gibt ja klare Grenzen zwischen normalen Spielen und Spielesucht, ja, und spielsüchtig ist jemand, der Freunde und Familie vernachlässigt, der keinen normalen Schlafrhythmus mehr hat, sich wegen des ständigen Spielens schlecht ernährt oder sportliche Aktivitäten sausen lässt. Ich habe dann noch eine andere Sache, die ich mit dieser Definition als Sucht erklären könnte. Ja, also man vernachlässigt die Familie und Freunde, weil man keine Zeit mehr hat. Ja, also man hat keinen Schlafrhythmus mehr, den man so normalerweise gerne hätte. Ja, und man ernährt sich schlecht, weil man eben zum Beispiel wo ist, wo es nichts Vernünftiges zu essen gibt. Ja, oder keine Zeit hat für vernünftig mal so in Ruhe eine Stunde sich Pause zu nehmen. Ja, und mal zu was Vernünftiges zu kochen und zu essen, ja, ich meine, das geht ja dann auch fast jeden Tag, ne, und, ja, und die sportlichen Aktivitäten wird dann auch sausen gelassen. Leute, es gibt noch was so definiert wird. Arbeit, genau. Also, ich erkläre hiermit laut der WHO-Definition Arbeit zur Suchtkrankheit. So, hört auf zu arbeiten, Leute, sonst seid ihr süchtig, ganz einfach. Ja? Und nicht nur das, ja, das ist massiv. Ja? Freunde und Familie werden vernachlässigt, klar, weil man ist ja auf der Arbeit, oder? Müsste mal in Einzelhandel gucken, ja, die Leute, die gehen morgens ins Geschäft und kommen abends fix und fertig zurück, ja, da geht gar nichts mehr. Ja? Und Schlafrhythmus, naja, das kann man wohl so sagen, dass der Schlafrhythmus da gestört ist, ja, je nachdem, wenn man überhaupt noch was von seinem Abend haben will, ne, dann schläft man sowieso viel zu wenig dann durch die Arbeit, ja. Und sportliche Aktivitäten lässt man sausen, klar, wenn man gearbeitet hat, ja, die ganze Woche über, ne, dann hat man am Wochenende keinen Bock mehr, seinen Arsch rauszubewegen, ne, ist ganz klar. Und schlecht ernährt, naja, bei einem Kantinenfraß, den es fast überall gibt, ja, also von vernünftiger Nahrung kann da keine Rede sein, gibt es überhaupt was Veganes, ja, also, da kommt ein Nudelkoch und fragt man dann nach einem veganen Gericht, kriegt man ein Fischgericht hingestellt, na, dann könntest du gleich wieder in die Fresse kloppen, ja, das Zeug. Also wirklich, das ist unfassbar. Und von daher würde diese Definition eben auch für die Arbeit gelten. Also ganz kurz, vollkommener Mumpitz. Mumpitz. Ja? Halte ich für total bescheuert. Wie kann eine Freizeitaktivität, ja, als Sucht? Ja, natürlich, ich meine, es kann alles zur Sucht werden. Ja, Fußballspielen kann zum Beispiel auch zur Sucht werden. Ja? Und oder Fußballspiele gucken. Gucken kannst du so. Warum? Fernsehen gucken ist so, kann doch auch zu einer Sucht werden. Machen doch viele, ja. Die Couch Potatoes, die kloppen sich da davor, ne? Aber wisst ihr, das ist das Problem, die haben eine Lobby. Ne? Also, ihr dürft gerne jede Minute eures Lebens vor der Klotze hocken. Es ist keine Sucht. Ihr seid nicht krank. Ja? Dürft ihr gerne machen. Ne? Aber Computerspiel, das bitte nicht machen am Fernsehen, ja, weil dann seid ihr krank. Also wenn ihr da ständig am Computerspielen sitzt und kein Fernsehen guckt, dann seid ihr krank. Ja? Krank ist diese Studie meiner Meinung nach. Auch hier frage ich mich natürlich, was hat das denn nun für Auswirkungen? Muss man sich mal vorstellen, wenn das jetzt als Krankheit anerkannt wird, ja, könnte das auch tatsächlich Auswirkungen haben für diese Menschen, die jetzt offenbar als krank definiert sind, weil sie eben gerne spielen. Ich finde das wirklich ziemlich übel, was hier wieder gemacht wird. Hier werden wieder Spieler stigmatisiert, Computerspiele werden stigmatisiert und das ist nicht hilfreich. Übrigens für diesen Typ der WHO, der anscheinend überhaupt keine Ahnung hat, wahrscheinlich ist das schon so alt, dass der nicht mehr weiß, was über eine PlayStation ist. Ne? Da müsste ich nur eins sagen dazu. Es gibt auch E-Sports, ja, genau, wird gerade diskutiert, ob das als Sport anerkannt wird. Also ihr müsst euch schon mal einigen, liebe Leute, ne? Also entweder ist Computerspielen Sport, dann würde zumindest die letzte Definition nicht mehr greifen, nämlich sportliche Aktivitäten sausen lässt, ne? Ist Sport, Computerspielen ist Sport, E-Sports, ja. Und oder ob das jetzt eine Krankheit ist, ne? Also WHO sucks, sage ich dann nur dazu, okay? Filtert euch, sage ich zur WHO. Filtert euch, Mensch. Gut, New York Times, die filtern sich sozusagen auch. Aber naja, vielleicht kann man das nicht mit Filtern umschreiben. Die nutzen jetzt Gmail. Und zwar exklusiv, nur noch. Die eigenen Mail-Server werden abgeschaltet. Warum denn das? Ja, ganz klar, es ist etwas passiert, was ich schon oft hier kritisiert habe. Ja, wenn man immer so gegen diese großen Firmen wie Google wettert, vor allem Google. Ja, denn die New York Times hat festgestellt, dass sie nicht in der Lage sind, ihren eigenen Server zu schützen. Und das ist durchaus ein riesiges Problem, denn wenn man mal Angriffe, massive Angriffe ausgesetzt ist, merkt man gleich, dass man selbst oft da keine Möglichkeiten mehr hat, ja, und an die Grenzen angekommen ist. Selbst wenn ein System gut abgesichert ist, kann das immer wieder zum Erliegen gebracht werden, so ein System, durch Hackerangriffe, was natürlich auch nicht Sinn der Sache ist. Und damit hat die New York Times jetzt den Schritt gemacht und hat komplett alle Mails über Google gemacht. Nutzt jetzt also den Gmail-Service. Ganz klar, Google kann es, hat es in der Vergangenheit schon des Öfteren bewiesen, dass selbst groß angelegte, staatlich organisierte Hacks abgewehrt werden können von Google. Die haben das Know-how, die haben die Power. Ja. Und die New York Times trotzdem, das ist ja ein riesen Medienunternehmen sozusagen. Ja. Da kann man nicht einfach hingehen und macht eine Stellenausschreibung, suchen fähigen Admin, ja, das kann man so nicht einfach machen. Das ist schon von der Anbindung her teilweise gar nicht mehr möglich. Wie gesagt, selbst wenn die Systeme einbruchsicher sind, heißt das noch lange nicht, dass der Server dann verfügbar ist bei einem Angriff. Ja. Also da müssen entsprechende Kapazitäten zur Verfügung stehen, die eben von kleineren Unternehmen, und mit kleineren meine ich eben mit Unternehmen, die kleiner sind als jetzt Google und Co., Facebook und so weiter, ja, die können das gar nicht mehr bewältigen. Und wisst ihr, das sind immer solche Sachen, die bedenkt man oder die will man nicht wissen. Ja, da wehrt man sich dagegen. Man denkt, wenn man einen eigenen Server hat, einen eigenen Mail-Server, dann ist man sicher, weil man hat ja selbst alles unter Kontrolle. Aber das ist eine Illusion. Kontrolle ist eine Illusion. Ihr habt gar nichts unter Kontrolle. Ja, das merkt man auch. Das ist im realen Leben genauso. Ja. Ihr schließt schön brav die Wohnungstür ab. Ja. Aber das nützt überhaupt nichts. Also das nützt nichts. Eine normale Wohnungstür kann jeder einfach eintreten. Das könnt ihr mal probieren. Wenn ihr den Schlüssel vergessen habt, tretet er einfach in Höhe des Schlosses, ja, einmal fest drauf und dann geht die Tür auf. Dann prescht der Holzrahmen raus. Holz ist eben, ja, ein recht schwacher Werkstoff, ja. Prescht der Holzrahmen raus an der Stelle. Muss gar nicht so viel kaputt gehen, aber an der Stelle reißt er draußen und die Tür ist offen. Ja, genau wie die Fensterscheiben, ja. Also Backstein durchs Fenster und fertig, dann ist die Scheibe kaputt und dann kann man reinkommen. So sieht's aus. Das sind Realitäten, die versuchen wir immer zu verdrängen. Ja, wir überlegen uns dann, ja, aber ja, nix aber. Wenn's hart auf hart kommt, das bringt überhaupt nichts. Ja, guckt euch mal Aktenzeichen XY an, da könnt ihr mal sehen, wie das passiert. Wenn da welche rein wollen, dann kommen die rein, fertig, da könnt ihr gar nichts machen. Ja? Das ist die harte Realität. Und hier ist es ebenso im virtuellen Bereich mit den Mail-Servern. Da muss eine Armada von Leuten 24 Stunden am Tag aufpassen, ja, die Server sichern. Es muss eben Netzkapazitäten vorhanden sein und so weiter und so weiter. Ja. Vergleichbar wie mit, ja, ihr baut euch dann eben statt eine normale Wohnungstür, ja, baut ihr euch eine Metalltür ein und gibt auch einen Sicherheitsdienst, macht Gitter an die Fenster und gibt einen Sicherheitsdienst Auftrag, ja, sobald sich da jemand zu schaffen macht. Dann wird da was alarmiert, ja, dann kommt der Sicherheitsdienst und, kümmert sich dann um die Angelegenheit. Und in etwas so ist der Vergleich, ja. Solange ihr nicht angegriffen werdet, solange ihr bei euch keiner einbrechen will, ist alles okay, ist alles wunderbar, dann braucht man auch keine Sicherheitsfirma, ja, die dann auch noch einen Schlüssel haben, das ist ja voll unsicher, da können die ja von der Sicherheitsfirma rein, ne. braucht ihr das alles nicht, aber wenn ihr dann angegriffen wird, wenn ihr bei euch eingebrochen wird, dann braucht ihr es. Und wenn ihr es dann nicht habt, dann sind es zu spät. Und genauso ist das eben bei diesen Mail-Servern eben auch. Und das hat die New York Times jetzt verstanden und sagen auch ganz, ganz klar, erstmal ist es nicht nur billiger, ja, sondern die können einfach nicht den Server sichern. Das geht nicht. Ja, die sagen jetzt, weiß nicht, ob das stimmt, die sagen jetzt, die chinesische Regierung hätte sie angegriffen und sie haben keinerlei Chance, sich dagegen zu wehren. Ne? Deswegen gehen die jetzt zu Google und lassen eben da Google den Schutz übernehmen. Und da habe ich auch keinen Zweifel, dass geschützt werden kann. Und wenn dann die Leute sagen, ja, posteo.de und so weiter, das ist alles wunderbar, dort sind die Mails sicher, ganz klar, aber wenn posteo.de, wenn da ein Account wäre, der irgendwie systemrelevant ist, dann möchte ich auch die bestimmt extrem kompetenten Sicherheitsexperten von Posteo sehen, ja, wie die einen staatlichen Angriff auf China so abwehren, dass man noch auf seine Mails zugreifen kann. Niemals. Ganz einfach. Niemals. Der Streit zwischen den öffentlichen, rechtlichen und privaten Rundfunkunternehmen in Deutschland schwelt ja schon eine ganze Zeit lang. Und da gab es vor Gericht Auseinandersetzungen und man hat sich auch immer wieder probiert, außergerichtlich zu einigen. Und jetzt scheint auch etwas auf den Weg gebracht worden zu sein. Dass allerdings ARD und ZDF hart treffen wird, meiner Meinung nach. Allerdings wenigstens noch außergerichtlich. Ich halte das noch für gut, ja, dass es nicht gesetzlich verankert ist im Moment. So könnte immerhin ARD und ZDF bei extrem wichtigen Sachen vielleicht dann eben sagen, ja, okay, das ist, das dürfen wir dann trotzdem. Jedenfalls ist es so, dass die Internetangebote und die App, also das betrifft beides, ja, massiv umgestaltet werden sollen. Es soll eine sehr viel schwerere oder eine sehr viel stärkere Verlagerung auf den Schwerpunkt Bewegtbild und Ton gelegt werden. Ja. Weniger geschriebene Artikel. Ja. Also Tagesschau.de wird dann wohl wesentlich weniger Nachrichten geschrieben haben, stattdessen mehr in Tonform. Ja, ich kann natürlich verstehen, dass dann einige Leute sagen, okay, damit ist die Tagesschau.de ist dann Ende, ja, damit kann ich nichts mehr anfangen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, finde ich diese Verlagerung, wenn Audio mit im Spiel ist, gar nicht mal so schlecht. Feed, Audio-Feed in den Podcast-Client rein und schon hat man unterwegs auch die Nachrichten in gesprochener Form. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Die Videogeschichten, naja, also das ist wirklich nur dann interessant für daheim, würde ich mal sagen. Ja. Und naja. Übrigens, ich sehe gerade hier auf tagesschau.de einen Artikel, da bin ich auch froh, wenn sowas da nicht mehr da drin steht, ja. Weil, okay, lassen wir das, ne? Man muss halt schon gut recherchieren und sich mit der Materie auskennen, bevor man hier sowas schreibt, ne? Da steht dann als Überspiel, Computerspiele machen offiziell süchtig, ja? Ja, jetzt ist es offiziell, ne? Ja, wunderbar, ne? Mhm. Ach Gott, so ist das. Was soll man jetzt machen? Ne? Unfassbar. Irgendwann, ihr hört Podcasts. Ihr Süchtigen! gut, also Verlagerung Video und Audio, ich finde es gar nicht mal so schlecht, vor allem wenn das mehr auf Audio geht, ja, lässt sich immer wieder machen, heutzutage hat ja sowieso jeder irgendwie einen Knopf im Ohr, sogar auf der Arbeit habe ich schon gesehen, ja, anscheinend kann man im Büro gar nicht mal anders arbeiten, als mit Knopf im Ohr, weiß ja nicht, was sich die Leute da anhören, vielleicht können die ja auch mal die Nachrichten hören. Wobei, dann ist es oft mit dem Arbeiten nichts mehr, ne? Weil bei manchen Meldungen, da kriegt man wirklich so die Krise, da kann man sich auf gar nichts mehr konzentrieren. Es ist wirklich kein Witz. Wenn ich hier zum Beispiel für die Netcasts recherchiere und so weiter, ja, dann muss ich immer gucken, dass ich von der aktuellen Presse so, also die normalen News-Dinger, Tagesschau und NTV, ne, dass ich da nicht drauf gucke, ja. Sonst, wenn ich wieder so irgendwie so Hetzkampagnen gegen irgendwelche Nationen oder sowas lese, ja, dann kriege ich dermaßen die Krise, dass ich mich überhaupt nicht mehr konzentrieren kann auf den anderen Kram. Und deswegen halte ich mich da an den Tagen dann irgendwie ein bisschen fern von diesen Meldungen. Ja. Gerade, wie gesagt, ich habe eben gerade Tagesschau.de mal aufgerufen und ja, ich könnte jetzt gerade wieder die Krise kriegen, ne? Schon alleine in die ersten 10 Meldungen, da werde ich wahnsinnig, wenn ich das höre, ja. Oder lese. Gut. Wirklich Neuware auf dem Müll bei Amazon und Co. Ja, die Woche über habe ich das schon mal gehört. Und jetzt finde ich auch Artikel im Internet, die behaupten, Amazon würde Neuware auf den Müll werfen. Da muss ich mal gleich eine Definitionsfrage wieder stellen. Warum bitte sollte Amazon denn Neuware auf den Müll werfen? Das müsst ihr mir mal erklären. Es war natürlich keine Neuware. Das waren, oder falls es stimmt, man hat ja keine Beweise, das ist jetzt nur wieder so vom Hörensagen so ein Gerücht, ja, mal gucken, was da rauskommt dabei, ja, also man hat noch keine Beweise dafür. Aber wenn da was auf dem Müll landet, dann sind es höchstens neuwertige Geräte, die retourenmäßig zurückgekommen sind. Das möchte ich aber auch noch stark bezweifeln. Ich meine, Amazon ist eigentlich nicht an Geldvernichtung beteiligt und die schmeißen das nicht einfach weg, was noch verkauft werden kann. Aber ich sag's euch ganz, ganz klar, da bin ich knallhart. Wenn ich was bestelle, dann möchte ich Neuware haben. Wenn, und das ist mir vollkommen egal, und wenn das Teil bei jemand schon mal war und wird zurückgeschickt, möchte ich das nicht mehr haben. Punkt, aus, Ende. Ich möchte Neuware haben. Außer es steht explizit drin, ja, dass das Gebrauchtware ist. Rückläufer oder irgendwas. Ja. Dann möchte ich aber auch einen fetten Rabatt haben und dann überlege ich mir bei einigen Produkten das natürlich immer noch. Zum Beispiel alles, was ein mechanisches Laufwerk oder sowas hat, geht zum Beispiel gar nicht bei mir. Also ich hole mir keinen DVD-Player, will ich sowieso nicht machen, nur als Beispiel, ja. Ein DVD-Player gebraucht. Unmöglich, geht gar nicht, ja. Niemals. Ja. Bin froh, wenn die Dinger neu noch ein halbes Jahr funktionieren, ja. Also, das geht natürlich nicht. Und von daher ist auch da die Frage, wieso gerade Amazon das tun soll, wodurch Amazon auch ein ganzer Teil seiner Seite hat, reserviert hat, für eben genau diese Produkte zu verkaufen. Die nennt sich Amazon Warehouse Deals. Ja, dort sind solche Rückläufer, Waren, die dann zum Beispiel mit beschädigter Verpackung wieder eingeschickt werden, aber ansonsten okay sind, ja, dass die dann günstiger verkauft werden. Ja? Also für mich ist das oft nichts oder meistens nichts, weil das sind einfach von der Ersparnis her ist da nicht genug. Ja? Wenn das so ein Produkt, was es ist, das kostet 150 Euro und das ist 10 Euro billiger, weil es gebraucht ist, nur dann hole ich mir lieber die Neuware. Und wehe, ich bekomme dann keine Neuware, sondern nur neuwertige Ware. Die könnte sich dann Amazon sonst wohin stecken. Ja? Niemals, was soll denn das? Habe ich gerade letztens eben wieder gehabt. Lautsprecher bestellt. Was kommt da an? Kaputtende Packung, ja, Dreckspuren auf dem Lautsprecher vom Hinstellen, ja, und so weiter, also gleich wieder zurück, fertig, Ende, sowas geht nicht, ja. Und da kenne ich überhaupt nichts, wenn ich neue Produkte bestelle, dann möchte ich auch ein neues Produkt haben, ja, so sieht's aus. So, und wie gesagt, für mich ist das noch nicht plausibel, wieso Amazon da beschuldigt wird, wenn die mit Warehouse-Deals eben genau diese Rückläufer noch weiter verkaufen. Warum die Geld, also Verluste einfahren wollen, indem sie neue Produkte einfach wegwerfen, das verstehe ich auch noch nicht so ganz, ja. Da gibt es keinen logischen Grund, da gibt es kein Motiv dafür, warum der Amazon das tun sollte. Es sei denn, es ist nun mal halt was mit den Produkten. Wenn die Dinger nicht mehr verkaufsfähig sind, ja, das mag sein, dass das zum Beispiel ein Smartphone ist, ja, das eben technisch einwandfrei ist, aber einen fetten Kratzer auf dem Display hat. Das Ding wandert auf den Müll, wenn es die Firma nicht mehr zurücknimmt. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Wieso retourniert das Amazon selbst nicht an die Firmen? Ja? Wenn die Firmen natürlich sagen, okay, also wir schreiben euch das Geld gut, dann vernichtet es bitte, dann ist Amazon ja sogar verpflichtet, das zu tun. Die dürfen das dann nicht weiter verkaufen. Ja, ist klar. Also ihr seht, so ist das nun mal, und ich halte das wieder für nichts weiter als Amazon-Gebäsche, und das sag ich, wo mir Amazon in den letzten Wochen alles andere als positiv da in Erscheinung tritt. Also ich bereite meine Abkehr von Amazon vor, ja? Aber trotzdem sehe ich hier nur eine Hexenjagd. Ja, gegen Amazon mal wieder und gegen andere Online-Händler. Weiß nicht, was da, es hört sich so an, als ob da wieder mal so der Real Geschäftshandel hier mal wieder gegen die Online-Händler schießt. Ja. Da kann ich nur eins sagen, nicht jammern und nicht mit unfairen Mitteln versuchen, die Konkurrenz auszustessen, ja, sondern endlich mal eure Stärken erkennen, ja, euren Hintern hochkriegen und die Sachen, die ihr auch anbietet, auch vor Ort im Lager haben. Dann würde sich das hier gar nicht stellen. Ja. Und wenn ihr eben nur in den Städten präsent seid, dann könnt ihr euch die Sachen sonst wohin stecken, ganz einfach. Dann werden es wieder die Online-Händler. Dafür sind die da. Aber so ist nun mal. Harte Welt, ja, harte Konsumenten, so hart wie die Firmen eben auch sind bei ihren Gewinnberechnungen. Ne? Ja, Kaspersky, die haben mit mehr Gewinnen gerechnet. Jetzt auf einmal sagt das EU-Parlament, ja, Kaspersky Lab ist böswillig. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass die das sagen, ja, weil auch die Staatstrojaner und alles Mögliche von Kaspersky erkannt werden, ja, und die keine Deals machen mit irgendwelchen Geheimdiensten, ja, oder mit Regierungen, sondern bei denen fliegt eben alles auf. Ne? Ist schon blöd, wenn auf einmal so ein Bundestrojaner angezeigt wird, ne, und so weiter, schon dumm, ne. Deswegen ist Kaspersky auch der einzig wahre Viren- und Malware-Schutz momentan, den es gibt. Mir ist keine andere Firma bekannt, die nicht mit den Regierungen in USA, EU zusammenarbeitet. Ja? Von daher ist es der einzige, den man überhaupt noch empfehlen kann. Ja? Und ja, das muss man ganz klar sehen. Und das dürfte auch der Grund sein, für die, auch hier für die Hexenjagd gegen Kaspersky. Ja. Ich meine, es kann ja nicht sein, dass es nur deswegen so ist, weil die Firma aus Russland kommt, ne? Oder ja, russischen Wurzeln hat, muss man ja sagen, ne? Wurzeln hat. Kann man, im Moment kann man sie ja gar nicht als russische Firma bezeichnen, aber die Wurzeln sind halt dort, ne? Und, ne, also wie, die, du hast Russen in der Blutlinie? Also, das geht nicht, ne? Am besten noch so eine Armbinde dann tragen, ne? So, ich bin Russe oder sowas, ne? Also, das kann es natürlich nicht sein. Das wird die EU niemals machen, sowas. Deswegen kann es nur das sein, dass auch die westliche Spionagesoftware eben als solche erkannt wird und angezeigt wird. Und ja, das ist natürlich da denen ein Dorn im Auge, ne? Genau, so muss das doch sein. Nun gut, ich bin ja heute wieder in Höchstform, ne? Warum übrigens auch es überhaupt sicherer ist, also so viele Sachen wie möglich zu Google auszulagern, ja, das sieht man auch bei dem Video, das ich verlinkt habe, um dann zum Schluss zu kommen der Sendung. Ja, es ist sicherer nicht nur für die New York Times, ja, denn auch so ein Server, wenn der, also nicht nur hier dieser Laptop, wo im Film da zu sehen ist jetzt, sondern tatsächlich auch ein Server, der 24 Stunden in Betrieb ist, der bringt auch jede Menge Nachteile mit sich. Stromkosten beispielsweise, ja. Also ineffektiv sind die Dinger natürlich auch. Wenn jeder seinen eigenen Server hätte, dann bräuchte man über die Klimaschutzziele schon gar nicht mehr zu diskutieren, ja. Aber zusätzlich natürlich auch noch eine Brandgefahrrisiko, ja. Von der Erreichbarkeit möchte ich jetzt mal gar nicht sprechen mehr, ne? Aber trotzdem, ne? Guckt euch mal das Video an. Das ist fast unglaublich. So lustig ist es nicht. Normalerweise ist ja hier immer ein lustiges Video der Woche. Das ist eigentlich gar nicht lustig, aber naja, vielleicht in Verbindung mit diesem Ganzen. Warum sollte man eben keine eigenen Server haben, sondern das vielleicht den Profis überlassen. Ja, genau. Die haben dann im Zweifelsfall sogar eine Brandschutzanlage drin. Ich meine, da sind auch die Profis nicht davon verschont. Auch den raucht mal ein Server ab, aber naja, dann brennt eben nicht gleich das ganze Bürogebäude ab. Tja. Damit sind wir am Ende für diese Woche von der Rios Wochensicht. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Auf YouTube, am YouTube-Channel TheNetCast, dort könnt ihr entweder zum Video oder im Diskussionsforum eure Meinung hinterlassen. Das freut mich immer. Oder auch Anregungen geben für neue Themen. Und dort findet ihr auch die ganzen Links und Informationen im Begleittext zum Video. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. Tranquility Base here. The Eagle has landed.